schau hinaus, wenn Regen fällt. Er löscht alle Feuer. Uferlos ertrinkt die Welt hinter seinem Schleier, wie an jenem ersten Tag. Schau hinaus, der Himmel drängt sich an deine Scheiben, wie ein Band gelanden hängt Regen an den Zweigen, wie an jenem ersten Tag. Als ich durch die Straßen ging, dich allein im Regen traf, und es begann nur so mit einem Blick im Regen. Wie an jenem ersten Tag, als ich dich im Regen traf, und es begann nur so mit einem Blick im Regen. Die Blicke deiner sind wie die Regenschleier. Ich tauche ein und ich ertrink tief und ungeheuer, wie an jenem ersten Tag. Als ich durch die Straßen ging, dich allein im Regen traf, und es begann nur so mit einem Blick. Mit deinem Blick im Regen, und es begann so mit deinem Blick.